Guten Morgen. Guten Morgen. Okay, look what the Bible said to what God said to Joshua. Schau, was Gott zu Joshua sagte. In Joshua chapter 1 verse 9. In Joshua Kapitel 1 Vers 9. No, God said to him, don't be afraid and don't be discouraged. Gott sagte zu ihm, erschrick nicht und fürchte dich nicht. You know, for the Lord your God is with you wherever you go. Denn mit dir ist der Herr dein Gott, wo immer du gehst. Isn't it interesting? Don't be afraid and don't be discouraged. Ist es nicht interessant? Fürchte dich nicht und erschrick nicht, sei nicht entmutigt. Many times it is fear that brings discouragement with it. Oft ist es die Angst, die Entmutigung mit sich bringt. You know, and many times instead of encouraging people who are discouraged, oft, anstatt die Leute zu ermutigen, die entmutigt sind, we should teach them to confront their fears in their hearts. Sollten wir sie lehren, dass sie sich ihren Ängsten in ihren Herzen stellen. Once the fear is confronted, the discouragement will also go. Wenn sie sich diese Angst gestellt haben, wird auch die Entmutigung weggehen. Look what David told us in Psalms 23. Schau, was David uns im Psalm 23 sagte. You know, many Christians all over the world have found comfort in that psalm. Viele Christen auf der ganzen Welt haben in diesem Psalm Trost gefunden. But what people do not know many times is in which context David wrote that psalm. Die Menschen wissen aber oft nicht, in welchem Zusammenhang David diesen Psalm geschrieben hat. He wrote that psalm as one of the most darkest moments of his life. Er schrieb diesen Psalm in einem seiner dunkelsten Momente seines Lebens. When his own son was trying to kill him to get the throne from his father. Als sein eigener Sohn versuchte, ihn zu töten, um den Thron von seinem Vater zu bekommen. He said, even though I walk through the valley of shadow of death, I will not fear any evil. Er sagte, auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil. But why does he not fear any evil? Warum fürchtet er sich vor keinem Unheil? He said, because you are with me. Er sagt, denn du bist bei mir. You know, once we learn to practice the presence of God in our lives, this will destroy fear. Wenn wir lernen, die Gegenwart Gottes in unserem Leben zu erfahren, wird dies die Angst zerstören. Look, the presence of God is a fact. Schau, die Gegenwart Gottes ist eine Tatsache. Since you are hidden in God, with Christ Jesus, that means there is a constant presence of God wherever you are. Da du in Gott mit Jesus Christus verborgen bist, bedeutet das, dass Gott immer gegenwärtig ist, wo auch immer du bist. But nothing that belongs to us, we will experience unless we activate it by faith. Nichts, was uns gehört, werden wir erleben, wenn wir es nicht im Glauben aktivieren. So as we begin to meditate what it means that we are in the Lord and He is in us, wenn wir anfangen zu meditieren, was es bedeutet, dass der Herr in uns ist und wir in ihm sind. As our hearts begin to be convinced of this truth, it will break the power of fear. Wenn unsere Herzen anfangen, von dieser Wahrheit überzeugt zu sein, wird es die Macht der Angst brechen. You know, I love Psalms 27. I've meditated on it for hours. Ich liebe Psalm 27. Ich habe darüber stundenlang meditiert. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? The Lord is the stronghold of my life. Of whom shall I be afraid? Der Herr ist meines Lebens Zuflucht. Vor wem sollte ich erschrecken? In verse 3 he even said, though even army surrounds me, I shall not be afraid. Und im Vers 3 sagt er sogar, wenn sich ein Heer gegen mich lagert, fürchtet sich mein Herz nicht. So as we learn to meditate and convince our heart that the Lord lives in us and we are in him. Wenn wir lernen zu meditieren und unser Herz zu überzeugen, dass der Herr in uns ist und wir in ihm sind. As this becomes an absolute certainty in our heart by simple appropriating faith. Wenn dies eine absolute Gewissheit in unserem Herzen wird, durch einfachen nehmenden Glauben, Glaube, der Besitz ergreift. This incredible truth will actually destroy the stronghold of fear. Wird diese unglaubliche Wahrheit diesen starken Griff der Angst zerstören? You know, as we meditate how much we loved and that we can never be separated from his love. Wenn wir meditieren, wie sehr wir geliebt sind und von seiner Liebe nicht getrennt werden können. And that we are in him and he is in us. Dass wir in ihm sind und er in uns ist. And he will never, never, never, never again get out of us. Und er nie nie, nie, nie mehr aus uns herausgehen wird, then we can actually live in a life without any kind of fear. Dann können wir tatsächlich ein Leben ohne jegliche Art von Angst leben. It is so sad when people try to make the absence of problem a life without fear. Es ist so traurig, wenn Menschen versuchen, aus der Abwesenheit von Problemen ein Leben ohne Angst zu machen. You know, do you know what I've learned? Weißt du, was ich gelernt habe? When difficulties and hard circumstances and bad news come to me, wenn Schwierigkeiten, schwere Umstände und schlechte Nachrichten zu mir kommen, I go into my heart zone and I meditate on the truth, what it means that I'm in Christ and He's in me. Dann gehe ich in meine Herzzone und ich meditiere über die Wahrheit, was es bedeutet, dass er in mir ist und ich in ihm bin. When I experience that fear is trying to grip my heart. Wenn ich erlebe, dass die Angst versucht, mein Herz zu ergreifen. Yes, it's trying to grip my heart too. Ja, sie versucht auch mein Herz zu ergreifen. All of us. Here is the truth that we all fight the same battle. Hier ist die Wahrheit. Wir kämpfen alle den gleichen Kampf. My battles are no different than yours. Meine Kämpfe unterscheiden sich nicht von euren Kämpfen. So if I don't fight my battle in the way that the Bible tells me to fight it, I will be conquered by fear too. Wenn ich meine Kämpfe nicht so kämpfe, wie die Bibel es mich lehrt zu tun, werde ich auch von der Angst besiegt werden. So whenever fear is trying to knock at the door of my heart, wann auch immer Angst an der Türe meines Herzens anklopft, here is what I do. Hier ist, was ich mache. I calm myself down, I go to a quiet place and I meditate in my heart who I really am and who Christ is. Ich beruhige mich, gehe an einen ruhigen Ort und ich meditiere in meinem Herzen, wer ich wirklich bin und wer Christus ist. And once I come to this place in my own heart zone, wenn ich in meiner eigenen Herzzone an diesen Punkt komme, that my heart finds peace and rest in God's goodness and in who I am in Christ. Dass mein Herz Frieden und Ruhe in Gottes Güte findet und in dem, wer ich in Christus bin, it conquers all fear in my heart. Besiegt es alle Angst in meinem Herzen. So reject fear. Weise die Angst zurück. Hate it. Hasse sie. Don't tolerate it. Toleriere sie nicht. Don't excuse it. Entschuldige sie nicht. Make it your arch enemy. Mache sie zu deinem Erzfeind. Because God wants you to live in victory over fear. Denn Gott will, dass du im Sieg über die Angst lebst. Tomorrow we will continue with another enemy of your soul. Morgen werden wir mit einem anderen Feind deiner Seele weitermachen. That's a really good one. Das ist wirklich ein guter. But many people don't even realize it's an enemy. Dass viele Menschen gar nicht realisieren, dass es ein Feind ist. Tomorrow you will find out. Morgen wirst du es herausfinden. See ya. Bis dann.